Der Militärpolizeikommandeur der koreanischen Volksarmee in Panmunjom veröffentlichte eine schriftliche Warnung. Die Warnung hat folgenden Wortlaut: Die Provokation im gespannten Revier von Panmunjom kann dem sofortigen Gegenangriff der koreanischen Volksarmee nicht entgehen. Warnung des Militärpolizeikommandeurs der koreanischen Volksarmee in Panmunjom. Wegen der gemeinsamen Militärübung der USA und Südkoreas Old Freedom Guardian befindet sich die koreanische Halbinsel in der höchst gefährlichen kriegerischen Lage. Gerade zu dieser Zeit strahlen die Feinde im gespannten Revier von Panmunjom vom 26. August abends an mit einem leistungsstarken Scheinwerfer den Wachtposten der koreanischen Volksarmee an und verüben eine absichtliche Provokation gegen die Soldaten der koreanischen Volksarmee. Dadurch wird die persönliche Sicherheit der Wachen der koreanischen Volksarmee schwer gefährdet und ihr regelmäßiger Wachdienst verhindert. Die Provokateure hatten gegenüber den Diensthabenden der koreanischen Volksarmee ohne Rücksicht auf Zeit und Ort verletzende Handlungen begangen. Die erneute Scheinwerferprovokation von der südlichen Seite empört die koreanische Volksarmee. Es ist bereits gut bekannt, dass Panmunjom eben das gefährlichste Gebiet ist, wo ein zufälliges kleines Handeln in einem Augenblick zu einem unabwendbaren physikalischen Zusammenstoß führen könnte. Die US-Amerikaner und Südkoreaner wissen es bereits. Jedoch halten sie die aggressive gemeinsame militärische Übung Old Freedom Guardian ab und verschärfen äußerst die Lage der koreanischen Halbinsel. Diese Herausforderung, die in der gleichen Zeit mit der Militärübung verübt wird, ist nichts anderes als ein planmäßiges und absichtliches Komplott gegen unsere Armee. Durch die schwere Verletzung der koreanischen Volksarmee wollen sie gebührende Gegenmaßnahmen veranlassen. Diese ungerecht als Herausforderung zu behandeln, darin besteht die wahre Absicht der provozierenden Feinde. Die Wachposten der koreanischen Volksarmee in Panmunjom beobachten scharf die Bewegung der Provokateure. Bereits jedes Mal, wenn die Provokationen aller Arten entstanden, hat unsere Seite, die amerikanische und südkoreanische Seite, so weit gewarnt, dass sie richtig verstehen können und auch ihnen durch entschiedene Strafe gezeigt, wie bitter die Folgen der Provokation sein können. Wir warnen die Provokateure wieder noch einmal. Da es sich nun festgestellt hat, dass der Scheinwerfer mit rücksichtsloser Anstrahlung ein Mittel zur unverzeihlichen Provokation ist, wird er einem gnadenlosen gezielten Feuerschuss von unserer Seite nicht ausweichen. Auch das Schicksal der leichtsinnigen Provokateure vor unseren Augen kann nicht anders werden. Unsere Armee spricht keine leeren Worte. Panmunjom, den 27. August, Zuze 105, 2016.